Welt geht an und aus. Die Menschen, sie eilen und können nicht weilen, der volle Bus hält grad vorm Haus. Er fährt aus der Großstadt, wo jeder viel vorhat, bis hin zum gemütlichen Strand. Da liegen im Hafen die Schiffe, sie schlafen ein, jedes aus anderem Land. Und sehnt sich hinaus auf die spiegelnde See. Matrosen auf Planken, sie singen und schwanken mit den Wellen von Luft bis nach Lee. Der Koch macht den Braten, der Käpt'n liest Karten, er achtet auf Ebbe und Flut. Der Schlumpf-Steward spielt sein Schlumpf-Lieblingslied und alles singt mit auf dem Boot. Welt. Im Norden bis Oslo, im Süden nach Rio und wo sonst der Anker noch fällt. Einmal ist die Reise zu Ende und leise gleitet das Boot an den Strand. Eine Insel mit Bäumen und Palmen zum Träumen, so schön ist es im Schlumpfen Land. Dort liegt ein kleines Schlumpfboot. Yeah.